Don't stop. I drink water to quench my thirst. I use my mouth and air to blow balloon up. I prick with pen to watch it burst. To make noise, I use my breath. To unlock doors, I use a key. And when I'm looking for something, I use my eyes. I use booze to unlock me. We'll be right back. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Thank you. Think of the sunlight soon. Realm of the shadows. Don't waste time. You're in between the now and then. Maybe black and dark tomorrow. Move along. When the shadows cue the symphony, the moon engulfs the sunlight soon. Realm of the shadows. Don't waste time. You're in between the now and then. Maybe black and dark tomorrow. Black and dark tomorrow. We'll be right back. too ashamed of yourself? Oh my God! I gotta get some What's help. Wrong with you? Help. Your heart? Help. Something's wrong with your heart? Help. What can I do? Pills? Where are your pills? Well, I guess you're out of luck, aren't you? Your little cart's going to drown. Now, aren't you sorry you didn't let me pass through your golf course? Yeah. And now you're going to die wearing that stupid little hat. How does it feel? Eines Abends setzte sich ein alter Mann zu mir und erzählte. Weißt du, mein Sohn, irgendwann einmal, kurz nach diesem gewaltigen, allerletzten Knall, wenn es auf der Erde nur mehr große, nackte Steine gibt, mit einer fettigen, schwarzen Rußschicht bedeckt, wird ein großes, weißes, strahlendes Raumschiff landen. Irgendwo zwischen dem ehemaligen Los Angeles und dem verdampften Schwarzen Meer. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden Pillen an Bord haben, die sie uns Menschen als Geschenk überreicht hätten. So wie man immer, wenn man irgendwelche Wilde besucht, ihnen kleine Geschenke überreicht. Pillen, Leben die Traurigkeit, hätten sie uns geschenkt, wenn wir noch da gewesen wären. Stell dir vor, mein Sohn, sagte der alte Mann ganz traurig, wunderbare, keine Pillen gegen die Traurigkeit. Ecstasy. sisters. We are gathered here today to talk about a thing called